Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? MC Flo, mach mal ein bisschen Lärm! Flo, wir haben ja schon die Ehre gehabt, ganz oft die Bühne miteinander zu teilen und ich finde, es war jetzt long overdue, dass du endlich hier bist. Wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Vielen lieben Dank zuerst einmal für die Einladung. Sehr mir geht's gerne. Atemberaubend und so einen wunderschönen Abend und ich bin sehr froh hier zu sein. Man kennt mich unter MC Flo, Flo Wolf, und bin Drum & Bass MC. Und absolut geiler Drum & Bass MC. Immer wenn ich die Bühne mit dir teilen darf, ist es immer noch mehr Energy von der Crowd. Und wer jetzt nicht weiß, was ein MC macht, ein MC ist jemand, der auf der Bühne steht und die Crowd aufhypt und auch insane geile Bars bittet, was du gut kannst. Erzähl mal so was, wie ist dein Werdegang? Was hast du als erstes gemacht? Hast du vielleicht irgendeinen Genre davor gemacht, bevor du Drum & Bass gemacht hast? Also wie bist du zu MC Flo gekommen? Also der Beginn meiner musikalischen Karriere war eigentlich Covid-19. Also oh, let's go! Ich hab schon immer gewusst, dass ich was mit Musik machen will, kann keine Noten lesen, kann kein Instrument und wollte halt schon immer was mit meiner Stimme machen. Und dann habe ich mich auf den Balkon gesetzt und habe zu meinen Lieblingstracks angefangen, englische Texte zu schreiben. Und dann, ja, irgendwann einmal, wenn man sich traut, hat seinen Freunden das Ganze gezeigt. Und dadurch, dass wir selbst Partys veranstaltet haben, schon in jungen Jahren, hat sich das ganz gut ergeben, dass ich das Ganze dann auch erstmals live performen habe dürfen. Saugeil. Und wenn du sagst, Partys selber veranstalten, muss ich mir da so illegale Free-Rave-Partys unter einer Brücke vorstellen oder was meinst du da? Vielleicht zu Beginn. Nein, Spaß. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Wir haben den Impolite Musik- und Kulturverein Melk gegründet, wo ich unter anderem Bestandteil davon sein darf und alle meine besten Freunde, die hier sind. Großer Applaus an die Melker! Und wie lange gibt es euch schon? Wie lange macht ihr das jetzt? Uns gibt es jetzt 5 Jahre und wir machen regelmäßig Veranstaltungen mit Hybrid Minds, Goddard und Co. Ja, das weiß ich noch. Ich habe es leider verpasst, aber das nächste Mal möchte ich urgerne dabei sein. Und jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie du redest. Ich möchte jetzt eigentlich hören, wie du spittest. Und zwar möchte ich jetzt deinen guten Freund TBS an die Decks bitten. Der wird jetzt die nächsten 20 Minuten auflegen und du wirst dein Ding drauf machen. Außerdem werden noch exklusive Tracks von dir dabei sein. So ist es. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, kein Stress. Die ganze Tracklist findet sie online auf FM4ORF.at. Genau. Let's go. Did your parents say you could have a party? No. I know, it's just a get-together with a couple mates. And then it sort of just got out of hand. FM4. La Boom Deluxe. Check, check, check. Welcome, ladies and gentlemen. I go by the name of MC Flo. This is MC Flo Select. TBS behind the decks. FM4, La Boom Deluxe. Shots Euphoria, Shots Sky. Somebody make some fucking noise in here, please. Let's do this, my brother. Yeah. The vibes is coming. Hear my rhythm and I hear that sound. Play this rhythm and I play that sound. Them kind of you, them are the talk of the town. It's a natural way the crowd will get down. I hear that. Coming in cuts in my face, scars healing. From my waist, I'm so proud, where will you go? Gravitation, limitation, like a black hole. Passion is my drive, my kryptonite, my enemy. Out of black hole, if it's like my destiny, I won't change everything I say as I am. Need nothing in my life, only God and my fam. Know the limit, when it's irrelevant I close and finish, breaking buds and then I'm rolling spinach, I'm known for billing, I'm on the bill I know but I don't fit in, I feel like something's missing, compensate for my position, play this music I just hope they listen, hold your spirits risen, writing lyrics whilst I'm driving can't say I ain't driven, it's just how I'm living, bit of feeling come from deep within him, clear a view from where I'm sitting, spot a grafter when it's time to dig in, yo. And of course I dig in. This kosher kush is stinking off, but still I brought the thing in. Practice rectifying wrongs, and you not border sinning. Mother nature call you slipping. Expecting something in return, I call that forceful giving. Coming in to cause problems, ain't nobody gonna stop that. No disrespect. If I run up in this building and turn it upside down. Big Z junglist, Bangladesh. No bag fumbling and the rest. While I tap beat sugar free, bang your desk. Hashish crumbling, my request. cash. Big zoo junglist, Bangladesh. No bag fumbling and the rest. While I tap beat sugar free, bang your desk. Hashish crumbling, Marrakesh. Hashish crumbling, Marrakesh. Shadows had a little something while they slang for less. We take flights with landing address. When it arrives without feds, everything's blessed. Pain relieves stress. I just consume invested interest. If it's UK, I'm only with Tets. We got so high standards, only the best. Yeah. Big Z junglist, Bangladesh. No bag fumbling and the rest. While I tap beat sugar free, bang your desk. Hashish crumbling, Marrakesh. Big Z junglist, Bangladesh. No bag fumbling and the rest. While I tap beat sugar free, bang your desk. Hashish crumbling, Marrakesh. Hashish crumbling. Over the top of crush, we bundled in. To a flip mode, raw, she tumbled in. This is it, dog, this split, humbling. Yeah, hashish crumbling. Over the top of crush, we bundled in. To a flip mode, raw, she tumbled in. This is it, dog, this split, humbling. Yeah. Right, listen, 22 seconds and I promise I won't beat more. We're stepping in, doing what we love, holding for sure. Starting lower, our strength growing, yeah, day by day. Time's passing by, year by year, but where will we stay? Where will we stay? If you tell me time's not real, if you tell me, no matter how you guys feel. More gigs, bigger stage, crowd on fire. Killing this silence, take me higher and higher. 44 seconds, still spitting on this track. Trying to be different, taking step by step. Only one direction, without a step back. Without a step back, no, we need to step back. We want community, no negativity. Preserve like my destiny, all my legacy. Music is my engine from now until my death. Holding on your drive, take a deep, deep breath. We gonna work together, nobody will ever try. Gonna show them our intention, with these people we can fly. Who is gonna be the next? Everyone is still too weak. For the right ones, I will die. Choose your side until you cheat. We stay positive, no matter what's going on. Special people are around, so I know where I belong. Never change my friends, no matter if black or white. Try to be a part of us, but I swear we impolite. Wow. Beautiful, my brother. Next one is called Take Me Back. Shots K Sonic, Empathy Audio, Asian, everyone. Wow. I've got some business stocks from 9 to 5. Need a balanced system, mine's a broken, where's my drive? A broken system gonna fail. Devil on my shoulder, take a moment and exhale. And yet we celebrating life. And still we never switching sides. And yet we celebrating life. And still we never switching sides. Love. Deep emotions still above. for my remedies, we holding on, we fighting. Flawless individuals, they disappear, and they tell me unknown future is their biggest fear. I need some time, or is this Neverland the place to be? Or is there anywhere a place that makes my mind feel free? Time's ticking away, way. Yeah, as we drifted away, way. Take me back. Respect, but I could never be the one who loved himself for his character. Cause I always felt like a passenger in my daily life. I had some struggles with my mind, struggles with my feelings, my emotions couldn't hide. Forever grateful for my squad, will never leave you guys behind. Biggest lesson of my life, good things take time. And our mistakes are what make us real. And our mistakes are what make us heal. If I had anything to change, I'd trade the pain for lessons in exchange. Let me rearrange, let me see the light. Let me fight, take the pain and make it right. I have stumbled, I have fallen, but my hope will guide me through the rain, so I can't complain. All the lessons I have learned flow deep in my veins, yeah. Every time I wanna cry, I'm asking why. Is the difference between me and you? Between these little details when it comes to faith and truth. I got no oxygen inside my chest, need to breathe, need to rest. Meanwhile I believe that all these demons got me stressed. They got me left, they got me thinking afterlife there is just death. Really got me thinking I'm the best, it was a test. And we're sinking into silence, cannot escape. We are drinking to the future, one day we fade away, yeah. FM4, this was the last one. Unreleased music. FM4, La Bombe Deluxe House Party. MC Flow Select. Shots TBS, Euphorian Sky. Make some noise! Wirklich. Also Live-Performance und auch die Tracks im Mix waren echt. Also wie viel Prozent von dem, was wir gehört haben, war jetzt unreleased? Weil ich muss wissen, ob ich das jetzt daheim hören kann oder nicht. Der letzte war unreleased. Nur der letzte. Okay, der letzte. Also dann haben wir vieles, was wir auf deiner Tracklist dann online stundenlang uns anhören können. So ist es. Sehr geil. Und auch alle, die jetzt irgendwie zugeschaltet haben. Hallo, ich bin euer Host Euphoria und das war MC Flow im Mix, mixed by TBS, ein sehr guter Freund vom MC Flow. Ich finde super, wie du alle deine Impolite Melker-Dudes mitgenommen hast. Nochmal Applaus für die ganze Crew. Du hast ja jetzt ein neues Projekt gestartet, das Wolf-Projekt. Das Jawohl. Ist jetzt deutschsprachig, richtig? Erzähl mir mehr. Ja, ich bin großer Hip-Hop-Fan. Seit Tag 1, schon in der Schulzeit, haben wir sie auf die Toiletten am Freitag versteckt und haben so die ganzen neuen Tracks gehört. Und der Drang ist immer größer und größer geworden, auch was Eigenständiges zu machen. Mhm. Und ja, das habe ich jetzt am 26. September dieses Jahr umgesetzt. Vorige Woche am Freitag ist mein zweiter Track Soul Freestyle auf allen Streaming-Plattformen erschienen und bin sehr ambitioniert und sehr motiviert und fahre jetzt badgehinnig. Ja, na let's go. Und was sind deine nächsten Goals? Was sind deine Meilensteine? Was hast du noch vor? Was steht auf der Bucketlist? Also das Allerwichtigste ist, man einfach sehr, sehr regelmäßig eigene Musik produzieren, sowohl mit Wolf auch als mit MC Flow. Da stehen jetzt auch 4 Tracks in den nächsten 5 Monaten an. Servus. Und einfach größere Gigs, internationale Gigs. Habe dieses Jahr sehr viele Meilensteine schon feiern dürfen. Und was war dein Top? Wenn du jetzt einen nennen musst, ich muss ihn hören. Naja, Donnerselfest und Frequency mit dir war schon sehr in Ordnung. Ja, Frequency war schon danke, dass du immer so offen bist, mit mir auf die Bühne zu kommen. Ich finde, du machst das so gut, auch jetzt im Studio zu sehen, wie das so aus dir rauskommt, wie viel, also deine Gestiken und Mimiken, man kauft es dir richtig ab, dass du diese Lyrics lebst. Und ich finde auch so gut geschrieben, also dafür, dass du nicht muttersprachlich Englisch bist, wirklich top-notch. Auch die Aussprache, also Pronunciation, top, top, top. Großer Fan, werde ich auch bleiben. Nochmal alle groß fett leer machen für MC Flow. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ihr dürft und könnt den Mix 30 Tage lang online nachhören auf FM4 Dance. Und wow, bin jetzt schon außer Atem, aber ich habe jetzt 40 Minuten lang aufzulegen. Es wird hart. Ich freue mich drauf, aber es wird hart und ich werde noch mehr schwitzen, als ich tue. Ihr müsst euch vorstellen, wir stehen hier gerade in einem Studio. Was hat das? 15 Quadratmeter, sagt der Heinz. Und wir stehen hier, circa 50 bis 60 Leute. Mir tropfen die Schweißperlen von der Stirn. Ich hoffe, ich ruiniere die Player nicht. Aber ich bin bereit, jetzt 40 Minuten Vollgas auf die Fresse zu hauen für euch. Sorry, dass ich das gesagt habe, aber es musste so sein. Das ist das Beste, wie ich es visuell irgendwie erklären kann, was jetzt kommt. Genießt die Show. Augen auf die Straße und alle, die hier sind im Studio, einfach komplett abgehen, oder?